Geschirr, das ist unser Bier. Sprüche, Klopfen, das können wir auch. Aber da stehen wir nicht drauf. Jedes Konzert geht da hinten rum. Und Leute, die tanzen, sind wie ein Bruder. Richtig ist, wie oft sie sich verspielen. Und unwichtig, was die Leute fühlen. Manchen Spaß gibt und wer macht der Fitness? Wer hat von Nacht gedacht? Das ist schon der Kreis, der fängt sich nur an. Träume sind super an. Analytik-Typen stehen überall herum. Wir brauchen dich nicht hier, das ist unser Bier. Sprüche, Klopfen, das können wir auch.